schafft das Volk zu einen, welches wie ein Morsch am Balken zu Millionen splittert wird und nicht wie eine große Säule stützend ganze Dächer hält. Auch wenn sich erst in tausend Jahren oder weit darüber hinaus ein deutscher König aus dem Dunkeln auf seinen angestammten Throne traut. Solange heißt es, Stellung halten, entgegen allen nur Gewalten. Gerdet fühlt sich der Gewinn, ist wohl's Herz und reiner Sinn. Von deutscher Art und großem Wesen ist immer nur ein Volk gewesen, das in Wort und Schrift und Tat sich selber stets aufs Neue mahnt. Mit resoluter Willenskraft den höchsten Berg erklommen hat. Auch wenn sich erst in tausend Jahren oder weit darüber hinaus ein deutscher König aus dem Dunkeln auf seinen angestammten Throne traut. Solange heißt es, Stellung halten, entgegen allen nur Gewalten. Denn wenn des Volkes Bräuche sterben, stirbt des Volkes Seele auch. Und ist das Volk auch nicht mehr groß, so schlummert es in jedem Schoß. Kein Tintenfleck, kein Paragraph ist niemals auch mehr so stark wie ein Funken Willenskraft, der in unserem Volk erwacht. Das höchste Gut in dieser Zeit bleibt nur noch deine Trotzigkeit. Wenn sich erst in tausend Jahren oder weit darüber hinaus ein deutscher König aus dem Dunkeln auf seinen angestammten Throne traut, die Freiheit.